Sie hören einen Vortrag von Erich Später zum Thema Deutschlands Stoßtrupp, der BDV in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Vorgetragen in der Veranstaltungsreihe 2011 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus und der DGB-Jugend Regensburg. Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Herzlichen Dank an die Jugendinitiative und an den DGB hier. Das Thema lautet heute Abend Deutschlands Stoßtrupp, der Bund der Vertriebenen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das ist natürlich als Plattitüde ausgedrückt ein weites Feld. Deswegen will ich mich schwerpunktmäßig vielleicht darauf beschränken, ein paar Bemerkungen, Argumente aufzunehmen und hier darzustellen, die Ihnen hilft, aktuelle Debatten und Hintergründe besser zu verstehen. Es ist leider, also das, was ich sehr ungern tue, wieder eine Debatte und eine Darstellung über Opfer. Also im Prinzip hasse ich das, seit ich ein Jugendlicher bin und mit diesem Satz bei Familienfesten und im Dorf groß geworden sind. Es waren doch gar keine 6 Millionen, sind wir doch mal ehrlich. Diese Form von Aufrechnung, von Ziffern, die aber leider unabdingbar ist, weil sie in der deutschen Ideologie, in der deutschen Mythologie, in der deutschen Politik, der deutschen Rechten und Nationalisten unverzichtbar sind. Und das bedeutet konkret, es sind die zwei entscheidenden Zahlen, 14 Millionen Vertriebene und 2,5 Millionen Opfer von Flucht und Vertreibung. Das sind zwei Posten, zwei Rammböcke, die mittlerweile in der Debatte sich so verfestigt haben und mit der Politik gemacht wird, indem das ganz einfach nämlich bedeutet, wir sind auch Opfer, indem die Deutschen als nationales Opferkollektiv konstituiert werden und es erst in den letzten Jahren mühsam gelingt, darüber eine politische Debatte zu führen und die politisch-ideologische Stoßrichtung dieser Zahlen und das, was dahinter steht, ein bisschen aufzubröseln. Weil das ist an sich auch eine grundlegende Erkenntnis, dass es für die deutsche Rechte, für die deutschen Nazis, für die politische Kultur des Nationalismus in Deutschland die Opfer des Zweiten Weltkriegs auf deutscher Seite gar nicht hoch genug sein können. Also das ist eine Sucht danach. Man kann es an der Dresden-Debatte nachvollziehen, man kann es an Punkten halt festmachen, etwa diese Ziffer 260.000 sudetendeutsche Opfer von Flucht und Vertreibung. Und das ist ein wesentliches Moment, nämlich wenn man sich das anschaut, der Umgang mit der Kategorie Opfer, der Umgang mit den Ermordeten, mit den Vermissten, mit dem Umgang mit der Auslöschung, gibt es zwei andere Beispiele, wo es anders läuft. Das eine liegt auf der Hand, das wissen wir, das ist die Sowjetunion. Wie lange es gebraucht hat, dass in der Öffentlichkeit die Zahl der Opfer beziffert werden konnte, die da heute lautet, was die internationale Forschung mittlerweile Konsens halt ist, dass 27 Millionen sowjetische Bürger, 11 Millionen Soldaten der Roten Armee und 16 Millionen Zivilisten den deutschen Überfall, der deutschen Vernichtungskrieg zum Opfer gefallen sind. Das war ein quälender Prozess über Jahrzehnte, weil es hätte bedeutet, einzugestehen, dass man das Jahr 1941 blind in diesen Krieg gegangen ist, dass man den Feind unterschätzt hat und dass es, wenn man es so will, eine nicht begreifbare, also nicht zu fassende Zahl von Menschen das Leben gekostet hat. Wenn man so will, das sind über 10% der Bevölkerung der Sowjetunion nach der Volkszählung von 1939. Und das hat 50 bis in die 90er Jahre gedauert, das zuzugeben. Stalin spricht 1945 in seiner großen Rede zum Sieg von 10 Millionen. Es ist ein großer Schock in der Sowjetunion, als Chruschtschow auf dem 20. Parteitag sagt, es waren 20 Millionen. Und so hat man sich mühsam rangetastet. Und ich habe jetzt für die konkret, wo ich so eine unregelmäßige Serie schreibe über den 70. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion, wo ich jetzt für die neue Nummer über Leningrad schreibe im Januar 1942. Das ist auch so ein Datum, dem hier nicht mehr gedacht wird, wo allein in diesem einzigen Monat 96.000 Leningrader Menschen nur verhungern. Und man es in Leningrad auch bis lange in die 70er Jahre sich nicht getraut hat, das Ausmaß zuzugeben, dass über 1 Million, jeder dritte Bürger der Stadt, ja, wenn man so will, der bewussten deutschen Politik der Vernichtung, der Abriegelung und des massenhaften Hungers zum Opfer gefallen ist. Und das andere ist Israel, wo Yad Vashem ein Projekt durchführt seit ungefähr 8 Jahren, was da heißt, den Opfern einen Namen geben. Also das heißt, diese Ziffer der 6 Millionen, das zu füllen mit Namen, also das zu recherchieren, und man hat dort eine Datenbank, wo ich für das Saarland, wo im Saarland bis heute keine Landesregierung eine wirkliche Anstrengung unternommen hat, zu klären, was eigentlich aus den 6.000 Saarländern jüdischen Glaubens, jüdischer Herkunft geworden ist, ich nach Yad Vashem gucken kann. Also so saarländische Kleinstädte mit jüdischen, großen jüdischen Landgemeinden nachzugucken. Und das ist der Punkt, wo diese Grundlage ist des BDVs in seiner Politik, in seiner Opferpolitik, dass diese Zahlen nicht hinterfragt werden. Und wir können uns der Geschichte, wenn man es so will, jetzt nochmal von vorne nähern, und zwar einfach mit der Fragestellung: Opfer von Flucht und Vertreibung, oder nochmal noch grundlegender, an sich simpel, aber wo es die Antwort überhaupt nicht klar ist: Was ist eigentlich oder wer ist eigentlich ein Vertriebener? Also was ist das hier in der Öffentlichkeit, was so selbstverständlich den Anspruch erhebt, mittlerweile Opferverband zu sein, was auch mittlerweile die Sudetendeutsche Landsmannschaft und der BDV Opfer von Flucht und Vertreibung in die bayerischen Schulen schickt, wo hier Aufsatzwettbewerbe stattfinden und wo sich dieser Begriff mittlerweile so verselbstständigt hat und so in den Sprachgebrauch fast eingesickert ist. 14 Millionen Opfer von Flucht und Vertreibung, 2,5 Millionen Toten. Und es ist überhaupt nicht klar. Es ist mühselig, sich das rauszufinden. Weil wenn man es so nimmt, kann man zunächst mal sagen, wer gehört nicht dazu? Also zu den bundesdeutschen Vertriebenen. Das sind natürlich die ab 1933 dazu gezwungenen, das Land zu verlassen. Die deutschen Antifaschisten, die deutsche Linke, die jüdische Minderheit. Das sind ungefähr, wenn man es beziffern will, 500.000 Menschen. Davon 50.000 Funktionäre und einfache Mitglieder, vor allen Dingen der SPD, der Kommunistischen Partei und der Gewerkschaften, und 450.000 Angehörige oder dazu gemachte Angehörige der jüdischen Minderheit, die in der Welt einfach sich verstreuen, wo es Fluchtpunkte gibt. Der weiteste, wenn man es so nimmt, der weiteste Fluchtpunkt ist Shanghai. Das letzte Schlupfloch, 1940, die internationale Zone, wo man noch Visas bekommen kann, wo man so einreisen kann, ein Produkt der imperialen Unterwerfung Chinas. Es ist die freie Zone, wo einfach die vier Großmächte bestimmen, aber wo es keine Einreisebestimmungen gibt. Und da entsteht eine Fluchtpunkt für 20.000 deutsche Juden. Also das ist da nicht enthalten, auch nicht bei Flucht und Vertreibung. Ich sage mal, die Funktionäre der Arbeiterparteien etwa aus dem Osten Deutschlands, aus Königsberg oder Breslau, davon redet keiner. Und es hat auch nach 1945 keiner, ich sag mal, der maßgeblichen Leute, sei es der Bundespräsident jeweils oder auch die verschiedenen Bundeskanzler, offiziell diese Leute aufgefordert, zurückzukommen und gesagt, wir haben euch ein furchtbares Unrecht, ist euch hier angetan worden, was nicht wieder gut zu machen ist, aber wir bitten euch, kommt zurück. Also das gehört dazu nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind das, was man nennt Völkerverschiebung heim ins Reich. Die Sammlung deutscher Volkssplitter, die Sammlung deutschen Blutes, das beginnt mit einer Rede nach Beginn des deutschen Überfalls auf Polens am 6. Oktober 1939 wird angekündigt durch Adolf Hitler, diese versprengten Volksreste heim ins Reich zu führen und sie dazu zu benutzen, im annektierten ehemaligen Westpolen, nun der Reichsgau Warte-Weichsel, eine deutsche Siedlungsbrücke zu bilden. Und es kommen, wenn man es so will, bis in dieses Gebiet, in den sogenannten Wartegau, etwa 1 Million sogenannte Volksdeutsche. Das sind vor allen Dingen aus dem rumänischen Bessarabien, aus der Bukowina, aus den baltischen Staaten, aus dem östlichen Polen. Also das ist ungefähr 1 Million, die freiwillig. Ja. Und in dieser Zeit, dieses Freiwillige basiert darauf, Sammlung deutsches Blutes und Vernichtung und Abschiebung und Vertreibung der jüdischen und polnischen Bevölkerung in diesem Wartegau. Also das ist ein klassisches Moment, wo diese Volkstumspolitik, diese Politik für Blut und Boden verschmilzt mit dem NS-Programm der Vernichtung der slawischen Polen und der jüdischen Untermenschen. Man kann eine Ziffer sagen, etwa für jeden, sage ich mal, deutsche Familie, die da in den Wartegau halt kommt, werden 3 polnische Höfe freigeräumt. Und in diesem Punkt passiert A, die Vernichtung der geistig und körperlich Behinderten in den größeren Städten, weil man Platz braucht für Kliniken, für Altenheime, für diese volksdeutsche Bevölkerung. Und es hat zur Folge, dass man dieses Problem der etwa 500.000 jüdischen Menschen in diesem Bereich dadurch anfängt zu lösen, dass man sagt, wir müssen schnelle und humane Methoden des Tötens entwickeln. Was bedeutet, dass die ersten Massenvernichtungen durch Giftgas, die Implantierung der ersten Vernichtungslager, das sind die ersten Massentötungen, finden im Oktober 1941 in Chełmno statt, wo diese T4-Spezialisten aus dem Reich, die sich geübt haben an der Vernichtung der geistig und körperlich Behinderten, nun anfangen, diese großen Tötungslager aufzubauen. Also das ist ein enger Zusammenhang. Also diese 1 Million. Ja? Und das sind die Leute, die freiwillig kommen, die aber selbst die einer rassischen Prüfung unterzogen werden. Nach absurden Kriterien, es sind 21 Merkmale, von Nase bis Fußform, die auf Eindeutschungsfähigkeit untersucht werden, die zum Teil also hier im sogenannten Altreich, dann in Lager halt sitzen und die nach und nach dann in diesen Wartegau halt kommen. Also das ist, wenn man so will, der erste Punkt. Und diese Leute gehen natürlich dann 44, 45 auf die Flucht und werden, Anführungszeichen, vertrieben, wie man das halt auch immer nennen will. Aber es sind Produkte der Nazi-Politik. Und viele dieser Umsiedlungsexperten, also die das organisieren, es gibt eine von der SS geleitete Umsiedlerzentrale Litzmannstadt, also in dem polnischen Lodz. Das Ganze findet unter der Oberaufsicht von Himmler statt. Viele dieser sogenannten regionalen Kommandeure, das sind SS-Leute, werden nachher Funktionäre der Landsmannschaft. Also das ist auch eine wirkliche Kontinuität, die wir da feststellen können. Können wir vielleicht nachher noch was zu sagen? Also das ist, wenn man so will, der zweite große Schwung von dem, was man als Vertriebene, was nie in dem deutschen historischen Gedächtnis verankert ist. Und das Dritte, das ist natürlich das, was dann kommt, das Inferno, wie es dann genannt wird in den Erzählungen, der Vormarsch der Roten Armee. Ja, also nach 3,5 Jahren hat sich die Rote Armee von der Wolga vorgekämpft bis an die deutschen Reichsgrenzen durch ein Gebiet. Wenn man sich es nochmal von der Dimension vornimmt, sind 1,7 Millionen Quadratkilometer der Sowjetunion, die unter deutscher Herrschaft gestanden haben. Wenn man es in Menschen ausdrücken will, ungefähr 65 Millionen Menschen. Es sind die industrialisiertesten Teile des Landes, die landwirtschaftlich ergiebigsten, die einer radikalen Politik der Vernichtung, der Ausbeutung, des Verbrennens und Tötens unterworfen sind. Und es ist selbst noch in diesem Winter 44, 45, als man sich den Grenzen nähert, ist die deutsche Wehrmacht ein effizientes Instrument des Tötens der militärischen Organisation und ein brutaler und gewalttätiger Gegner, sodass man sagen kann, dass noch bis April 1945 auf einen gefallenen Wehrmachtssoldaten immer noch 3 tote Rotarmisten kommen. Bei den Verwundeten ist die Ziffer ungefähr 1:5. Wir wissen das mittlerweile sehr genau. Das ist über die letzten Jahre ist da geforscht worden. Wir haben dieses große zeithistorische Projekt, das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, das sind es die Bände 10.1 und 10.2, herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr. Also keinem Ruch. Ja. Was allerdings, wenn man die DDR-Geschichtsschreibung sich dazu anguckt, bereits auch in den 70er Jahren auch schon nachzulesen war, in den 6 Bänden, die ich, wenn man ein bisschen ideologisch ein paar Sachen rausnimmt, Deutschland im Zweiten Weltkrieg, also nach wie vor für eine wertvolle Forschung halt halte und bis heute sehr brauchbar ist. Also das ist dieses Inferno, wo der Räumungsbefehl kommt. Also man soll, diese Ostgebiete sollen geräumt werden. Da wohnen zu der Zeit ungefähr 10 Millionen Menschen und es beginnt die Flucht und die Räumung vor der Roten Armee. Also da ist nicht die Rede von Vertreibung und zum Teil sind es die NS-Macht, aber die lokalen Gewalteliten, die dafür sorgen, dass die Leute auf Dreck gehen, wie es so schön heißt. Und sie sind dann in diesem Winter 44, 45 geraten sie in die blutigste Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Es ist ja so, das Bild, was hier immer verbreitet ist, was sich auch tief eingeprägt hat, ist ja das, an sich war ja der Krieg schon verloren. Und das sind Männer, das sind Frauen und Kinder, wo da also auf eine Rote Armee treffen, die entmenscht und barbarisch jetzt bestenfalls Rache halt nimmt. Aber es ist die blutigste Schlacht, die blutigsten Monate insgesamt des Zweiten Weltkriegs für Deutschland. Die Wehrmacht verliert insgesamt im Januar 1945 500.000 Soldaten, im Februar sind es 450 und noch in den 1000 und noch in den ersten 8 Mai-Tagen sind es 80.000 Soldaten, die fallen. Und in dieses Inferno gehen die Drecks rein und es ist halt nicht zu beziffern, wie viele Menschen also diesem Chaos zum Opfer fallen. Was wir allerdings wissen, ist die Selbstzerstörung der deutschen Großstädte, vor allen Dingen von Breslau, wo das bis zum 9. Mai in einer Art und Weise verteidigt wird, dass buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Und man kann, wenn man es so will, von einer Kette, einer Verkettung von Umständen halt sprechen, die einfach so heißen, dass natürlich der von Deutschland ausgelöste und ausgegangene Krieg, der Vernichtungskrieg, zurückfällt. Und auch natürlich deutsche unschuldige Opfer verlangen. Daraus hat man konstruiert eine Geschichte, die allein die Rote Armee, deren vorderste Einheiten zum Teil die Disziplin verlieren, wo Rache und Vergeltung herrscht, wo es brutale Übergriffe auf die Zivilbevölkerung gibt. Das ist überhaupt keine Debatte. Aber die grundsätzliche Ursache, das Geschehen, die Realität dieses Winters 44-45, die wird nicht in den Blick genommen. Vor allen Dingen auch der andere Zweig ist ja, dass dieser Osten Deutschlands, wenn man es so will, ja ein Teil des Universums der Konzentrations- und Vernichtungslager halt war. Noch im April 1945 gehen 8000 jüdische Frauen von Königsberg in einem Todesmarsch an die Bernsteinküste. Davon werden ungefähr 7500 erschossen, umgebracht, erfrieren. Es sind die Sklavenarbeiter, die russischen Kriegsgefangenen. Also alles, dieses gesamte Imperium der Sklavenarbeit, der Vernichtung, das alles löst sich aus. Und man sagt ungefähr, dass da 5 Millionen Flüchtlinge zwangsgeräumt, wie man das halt auch immer nennen will, die Westzonen erreichen. Also das ist der zweite große Schub. Den dritten haben wir, um es kurz zu machen, ist dann nach den Konferenzen nach der Konferenz von Potsdam, wo man beschließt, die Alliierten aus den Erfahrungen der hitlerschen Aggression, wo die deutschen Minderheiten vor allen Dingen in der Tschechoslowakei und in Polen als fünfte Kolonne des Nationalsozialismus zum großen Teil, nicht alle, sich haben instrumentalisieren lassen oder auch freiwillig und begeistert diese Rolle für Hitler-Deutschland gespielt haben, diese umzusiedeln. Und das ist ein Punkt, das trifft nochmal vor allen Dingen in die Grenzgebiete der Tschechoslowakei und die ehemaligen Gebiete im Osten Deutschlands. Das sind nochmal 4 Millionen Menschen, die vor allen Dingen in Zügen, ja, das passiert per Bahn, dieses Bild des Drecks, was sie heute immer haben, das bezieht sich A auf dieses 39, das ist der große Dreck, der da aus dem Osten kommt, was gefeiert wird in der NS-Presse, und es ist das Inferno 44-45, der Dreck, der losgeschickt wird. 46, das ist die Bahn. Und wir haben dann, wenn man es zusammenfasst, bei der ersten Volkszählung 1946 ungefähr 9 Millionen ehemalige Bürger aus den historischen Ostgebieten in den Grenzen von 1937 und sogenannte volksdeutsche Minderheiten. Da ist der größte Block die ehemaligen tschechoslowakischen Bürger deutscher Herkunft in den Grenzgebieten der Tschechoslowakei. Es sind ungefähr 400.000 Menschen aus Ungarn, wo die deutsche Minderheit zur Hälfte bleiben darf. Das gilt auch für Rumänien. Das liegt dort einfach auf der Hand. Beide Länder waren enge Verbündete des nationalsozialistischen Deutschlands. Und es in dem Sinn die deutsche Minderheit im Land nicht als Feind von einer breiten Bevölkerung wahrgenommen wird. Ja, ganz anders ist es in Jugoslawien, wo die volksdeutsche Minderheit, die vor allen Dingen im Banat siedelt, die 700.000 Menschen ungefähr umfasst hat, als Bestandteil der deutschen Okkupations- und Vernichtungspolitik wahrgenommen wird und man dort eine eigene Waffen-SS-Division aufgestellt hat aus Volksdeutschen. Das ist die SS-Division Prinz Eugen gewesen, deren Kommandostab direkt aus Chelmo gekommen ist. Das sind 60 SS-Leute. Nachdem in Chelmo die erste Phase der Massentötung durch Giftgas abgeschlossen wurde, haben diese SS-Mannschaften die Kader gebildet dieser neuen militärischen Formation und die dann eine Blutspur gezogen hat. 42, 43, 44 im Kampf gegen die jugoslawische Volksbefreiungsarmee und insgesamt gegen die Zivilbevölkerung und eine furchtbare Blutspur durch Bosnien, durch die Herzegowina und durch Teile Serbiens gezogen hat. Und das fällt 45 zurück. Was man aber auch nicht vergessen sollte, es gab eine kleine Einheit, das Thälmann-Bataillon, was aus diesen Volksdeutschen sich rekrutiert hat, was auf Seiten der Tito-Partisanen gekämpft hat. Leider sehr wenige, aber immerhin. Also, das ist erste Volkszählung 1946. Man kommt ungefähr auf 9,6 Millionen. Davon sind 6 Millionen Menschen in den Westzonen und 3,6 Millionen ungefähr in der sowjetischen Besatzungszone. Die Franzosen nehmen niemand auf in ihrer Besatzungszone. Das ist die waren beim Potsdamer Abkommen nicht beteiligt, also im südwestdeutschen Raum zunächst überhaupt nicht, weil die haben Angst, dass das ein Herd des Militarismus und Faschismus und des Revanchismus sein wird. Diese Angst wird auch von den anderen Alliierten geteilt. Und deswegen gilt das Koalitionsverbot, so heißt es, für Zusammenschlüsse, politische Organisationen, Pressure Groups, die eine politische Stoßrichtung entwickeln können, die das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs in Frage stellen könnten. Und diese Politik wird relativ konsequent bis 47, 58 durchgezogen. Was man erlaubt, sind humanitäre Hilfsorganisationen. Allerdings auch hier dann ist festzustellen, dass diese humanitären Hilfsorganisationen, die sich unter dem Dach vor allen Dingen der vertriebenen evangelischen Kirche bilden, des Ostens, also aus Jugoslawien, aus dem Sudetengau, dass das zu Anlaufstellen wird für die dritte Generation, dritte Ebene der Nazikader. In Bayern ist es ganz klar, das ist die christliche Hilfsstelle in München, die bereits ab 1946 zum Anlaufpunkt wird für sudetendeutsche Nazis, die nicht auf der Fahndungsliste der Tschechen und der Amerikaner stehen. Das ist Walter Becher, der langjährige Vorsitzende der sudetendeutschen Landsmannschaft, der seine Karriere begonnen hat als antisemitischer Hetzer auf der Kulturseite des NS-Organs Die Zeit in Reichenberg, der dann als Kriegsberichterstatter an der Ostfront furchtbare Texte geschrieben hat, auf die er allerdings noch in den 80er Jahren so stolz war, dass er sie in seinen Memoiren noch mal hinten im Anhang gedruckt hat. Wenn man das liest, also man ist nach wie vor in Bayern eine hochgeehrte Person, also diese Leute, und die beginnen bereits eine Politik, genauso wie die Alliierten befürchtet haben. Für Bayern ist es der Punkt, dass man dem Ansinnen der Amerikaner diese Flüchtlingsbevölkerung, Umsiedler, Vertriebene, gibt es noch nicht in diesem im offiziellen Sprachgebrauch. Das entsteht erst ab 1949 nach Gründung der Bundesrepublik. Also in Bayern schlagen diese Leute und Becher vor, drei Landkreise von der bayerischen Bevölkerung zu räumen und dort die Sudetendeutschen anzusiedeln, um so zu verhindern, dass die Volksgruppe im Exil, wie sie sich dann nennen wird, sozusagen sich auflöst, den Volkstod stirbt. Volkstod sterben heißt Einheimische heiraten und Kinder bekommen. Ja? Also aus dem völkischen Kollektiv nicht mehr präsent zu sein, das ist eine Phobie, wir sterben den Volkstod. Schaut mal, dahinter heißt es heiraten. Ja. Gut, das ist ein Moment. Und das, wenn man so will, diese ersten Organisationsversuche werden noch unterbunden, aber sehr schnell mit dem beginnenden Kalten Krieg hört das auf und nach Gründung der Bundesrepublik konstituiert sich das so ungefähr, wie wir es heute wahrnehmen. Also als Landsmannschaften. Ja. Der andere organisatorische Teil ist relativ verschwunden und wenig im Gedächtnis. Also es ist ganz einfach so, dass nach 1949 es zwei Stränge gibt in diesen entstehenden Organisationen, zwei politische Stoßrichtungen. Die einen sagen, es kommt zunächst jetzt hier darauf an, die wir die wirklichen Opfer von Hitlers Politik sind, was auf der materiellen Ebene, etwa im Vergleich, ich sag mal, zur ländlichen Bevölkerung in Niedersachsen oder Bayern, natürlich stimmt. Ne? Die bayerischen Bauern beklagen sich darüber, dass sie halt ihre Kriegsgefangenen und polnischen Fremdarbeiter verloren haben. Das ist ihr Kriegsverlust. Ja? Die anderen haben natürlich die Zeche gezahlt. Und es ist natürlich ein wirkliches, da gibt es gar nichts drüber zu deuten, ein Massenelend. Ja? Man hat alles verloren. Das ist einfach der Punkt. Und es gilt, so, das sagt man, da irgendeinen Ausgleich zu schaffen, also innerhalb der ehemaligen Volksgemeinschaft in Auflösung. Ja. Man geht ja heute in der Forschung davon aus, dass es bis Ende der 50er Jahre gedauert hat, also dass bis diese spezifischen Politikformen zumindest nicht mehr als Massenebene, auf einer Massenebene existiert haben. Wenn man Umfragen etwa 51, 52 sieht über Nationalsozialismus, wo immer noch die Mehrheit der Deutschen sagt, das war eine gute Idee, die schlecht ausgeführt wurde. Ja, also das ist ein langer Prozess und innerhalb dieser, sage ich mal, Volksgemeinschaft in Auflösung gibt es halt einen wirklichen Konflikt wir wollen entschädigt werden, wie werden wir entschädigt, wie können wir hier Fuß fassen. Und das ist ein Strang, der konstituiert sich über den Zentralverband der vertriebenen Deutschen, so heißt das zunächst, die zunächst also diese eher ökonomischen und sozialen Forderungen stellen. Aber nicht zu verwechseln mit irgendeiner Empathie, mit irgendeinem Schuldbewusstsein, mit irgendetwas, was darauf hindeutet, dass man was begriffen hätte, warum man jetzt da ist oder warum die Katastrophe eingetreten ist. Also es ist keine Empathie für die Opfer, es ist keine Selbstkritik, ja, weil es sind halt sehr schnell die alten Kader, also der Nazis und die Volkstumskämpfer, die anfangen, diese Organisationen zu leiten. Ja. Es ist ja an sich, wenn man es historisch betrachtet, für die 3,4 Millionen Deutschen in den Grenzgebieten der Tschechoslowakei, ja, die geschichtliche Katastrophe. Also das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte, diese 7 Jahre. Es sind auch immerhin 200.000, die als Soldaten fallen. Es ist ja die größte Selbstmordwelle in Deutschland, die jemals stattgefunden hat, in den Grenzgebieten 45, wo sich allein registriert 7.000 Menschen das Leben nehmen vor dem Einmarsch der Roten Armee. Und trotzdem geht keine Erkenntnis irgendwie durch die Leute, dass man sagt, diese Nazis, die jetzt wieder hier kommen, Becher, Lotschmann von Aue, diese ganze Generation der sudetendeutschen Politik bis in die 90er Jahre, ja, was habt ihr hier noch verloren? Seid ruhig, seid froh, dass ihr nicht ausgeliefert werdet. Die übernehmen selbstverständlich wieder diese Führung. Das ist das eine, wie gesagt, der Schwerpunkt auf ökonomischen und sozialen Forderungen. Ist das andere, sind es genau diese Volkstumspolitiker, die einen anderen Strang der Organisation aufbauen wollen. Und das heißt, wir organisieren die Volksgruppe im Exil. Wir haben zwar den Krieg verloren, die Heimat ist weg, aber wir werden zurückkehren. Und bis dahin gilt es, die Substanz der Volksgruppen zu erhalten. Und das ist im Kern das landsmannschaftliche Prinzip. Also das, was heute immer noch gilt, Landsmannschaft. Das ist dieser Grundgedanke, der da dahinter steht. Und diese beiden Gruppierungen, die, ich meine, es gibt natürlich, jeder ist gern der oberste Volksgruppenführer, jeder will gern bestimmen, ist eine rein männliche, natürlich, Geschichte. Und man kann sich über die Strategie nicht einigen. Auch ganz einfach vor dem Hintergrund, dass man hofft, dass der Kalte Krieg in den Heißen umschlägt. Also, dass, wenn man so will, die alte, letzte, sage ich mal, Rettungsanker der Nazis 44, 45 dann doch nochmal mit dem Westen gegen die Russen und die Polen zu marschieren, dass das dann vielleicht doch eintritt. Ja, vor allen Dingen dann ab 50 mit dem Koreakrieg, wo es ja dann so scheint, dass das durchaus im Bereich des Möglichen ist und wir auch durch den Kalten Krieg den Punkt haben, dass alle Koalitionsverbote aufgehoben werden und auch alle, sage ich mal, Betätigungsverbote und diese zweite und erste Garde der Nazis und Volkstumskämpfer in die Positionen rückt dieser neu gegründeten Landsmannschaften. Und man braucht einen Kompromiss, also welche Politik macht man, diese zwei Gruppierungen, und das ist, manifestiert sich in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen, die, wenn man so will, diesen Minimalkonsens, diese gemeinsame Stoßrichtung dieser Organisationen widerspiegelt, von 30 Personen unterschrieben. Darunter sind die bis dorthin gegründeten Landsmannschaften und die Landesvorsitzenden des Zentralverbandes der vertriebenen Deutschen. Und diese Charta ist bis heute, soll bis heute, das ist jetzt nochmal als Antrag eingebracht worden. Merkel hat es jetzt nochmal im Dezember vor der Versammlung der vertriebenen Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die meisten sind in der Bundesrepublik geboren, ist auch so eine Zuschreibung, vertriebenen Gruppe, immerhin sind 70 Abgeordnete, die sich diesem vertriebenen, ja, Milieu zurichten. Merkel hat es nochmal betont, dass man diesen 6. August 1950 als staatlichen Feiertag, Gedenktag einführen kann, Und der Hintergrund ist natürlich der, das wird nicht den Rang des 3. Oktober bekommen, aber es soll sozusagen der deutschnationalistische Gegenentwurf zum 27. Januar sein, also zum Holocaust-Gedenktag. Also das ist nach wie vor nicht vom Tisch. Und was feiert man denn da? Also was sollen wir gedenken? Ja, sind immer noch an dem Tag, wo die Behörden in der ganzen Bundesrepublik beflaggt werden. Das ist dieser Tag, an dem die Charta der deutschen Heimatvertriebenen verabschiedet wurde, in Stuttgart vor einer riesigen Karte des Deutschen Reichs in den Grenzen von September 1938. Also die annektierten tschechischen Grenzgebiete sind auch da eingemeindet und die von einem unbekannten Heimatvertriebenen verkündet wird. Ja. Warum Stuttgart? Offiziell sagt man, naja, da war so ein aktiver Kern damals von Stuttgarter Leuten, die das gemacht haben. Aber es war für die Kader, die sich da versammeln, die diese Kader verfasst haben, natürlich vollkommen klar, warum Stuttgart. Das ist die Stadt des Auslandsdeutschtums und der NSDAP-Auslandsorganisation. Das sind die großen Meetings und Treffen 1936, 37, wo sozusagen das gesamte Funktionärkorps, die NSDAP-Auslandsorganisation quasi weltweit in Stuttgart aufläuft und die einzelnen Volksgruppenführer aus Ost- und Südosteuropa sozusagen Stuttgart in eine Heerschau, wie es immer so schön heißt, des deutschen Volkstums verwandeln. Das ist der Kontext, den man nirgends liest, warum es Stuttgart halt war. Ja. Und dann haben wir diese Charta, die man ganz kurz zusammenfassen kann. Es ist ein kurzer Text, wie es sich gehört, wenn man einen Kompromiss macht, darf man nicht so viel schwätzen. Und die ganz einfach hervorsticht, wie es Ralph Giordano genannt hat, durch das vollkommene Fehlen jeglicher Empathie, jeglicher Anteilnahme. Ja, es wird noch nicht einmal erwähnt, die Opfer des Vernichtungskrieges, der Shoah und des Krieges. Das gibt es in dieser Charta der deutschen Heimatvertriebenen in keinem einzigen Satz. Sondern es wird das konstruiert bis heute, was man so nennen kann, das deutsche Opferkollektiv in dieser berühmten Wendung, die da heißt, diejenigen, die wir am meisten gelitten haben im letzten Jahrzehnt, erklären hiermit feierlich unseren Verzicht auf Rache und Vergeltung. Ja, als Szenarium, 5 Jahre ja, nach dem blutigsten in Deutschland begonnenen Krieg, nachdem 60 Nationen sich zum Schluss in fürchterlichen Anstrengungen darum bemüht haben, dieses Regime niederzuschlagen, was zumindest in seinen Hochzeiten von einer großen Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen wurde, erklärt man den feierlichen Verzicht auf Rache und Vergeltung. Es ist der eine Teil, also wenn man so will, der Erinnerungsteil, der dann auch gleich das Recht auf Heimat zu einem unveräußerlichen und göttlichen Recht erklärt. Dies ist natürlich eine Frontstellung gegen die gesamte Tradition, wenn man so will, der linken und der bürgerlichen liberalen Politik seit der Französischen Revolution, die ja die Bürger- und Menschenrechte hinstellt. Und das ist ein verklausulierter Punkt auf, ja, wir werden zurückkehren und wir werden diese Gebiete wieder in Besitz nehmen. Das wird man da finden in diesem ersten Teil. Dann kommen sozialpolitische Forderungen und es schließt in einem, wenn man so will, empathischen, hohlen Appell an die Völker der Welt, dass sie dieses Elend der deutschen Vertriebenen zu ihrem eigenen machen. Und so ist es der Text in einer Art und Weise, ein wirkliches Zeitdokument. So sind es die Unterzeichner noch viel mehr. Ich habe das für die konkret recherchiert und so und konnte dann ohne Probleme hohe SS-Führer, Kämpfer der deutschen Milizen in Polen, NSDAP-Mitglieder der ersten Stunde, bewährte Volkstumskämpfer, Antisemiten, SS-Abschnittsführer halt nachweisen. Und das ist auch ein Punkt, was mir, also wo ich das jetzt, ich weiß nicht wie lange, wir schreiben es in der konkret, es ist mittlerweile in die Forschung gedrungen. Ne? Also es gibt jetzt Professoren, die einen Appell gemacht haben. Es hat 3 Jahre in der konkret gestanden. Der BDV hat über das Münchner Institut für Zeitgeschichte 120.000 Euro an zwei Leute bezahlt, um diese ganzen Konkretgeschichten, die auch dann vom Spiegel ein bisschen aufgenommen wurden, zu recherchieren, mit dem hanebüchenen Ergebnis. Aber nach wie vor wird so getan, als wäre diese Tatsache, dass diese Kader von Nazi-Mördern, also das sind zum Teil einfach Mörder, die da sitzen, verfasst wurde, als gäbe es das nicht. Also man tut so, als gibt es nicht. Das ist die große Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, da habe ich die konkret auch besprochen, die gefeiert wurde überall. Da ist dann unkommentiert die Charta der deutschen Heimatvertriebenen mit ihren Unterzeichnungen. Das ist immerhin, wenn man so will, in Anführungszeichen die renommierteste zeithistorische Museum in Deutschland. Es steht dort einfach nicht. Man tut so, als wäre es nicht. Und es ist in den letzten Jahren Gott sei Dank noch ein bisschen mehr geforscht worden, auch zu der Biografie von einzelnen Leuten. Und ich habe eben gesagt, der Mordfeldzug, die blutige Spur, das Meer von Vernichtung in der Sowjetunion. Es ist Axel de Vries, der diese Charta mitgeschrieben hat an führender Stelle, als Vorsitzender dann der beiden deutschen Landsmannschaft. Axel de Vries ist Landwirtschaftsführer im okkupierten Weißrussland, 1942, in der Nähe der Stadt Gomel. Und es hat jetzt der Historiker Christian Gerlach in seiner wirklich bahnbrechenden Studie über die deutsche Besatzungsherrschaft in Weißrussland also einfach nachgewiesen, dass Axel de Vries sich hervorgetan hat mit Denkschriften, in denen die er an örtliche Partei- und SS-Stellen gibt, wie man das Problem des Landjudentums lösen kann. In der Nähe von Gommel, wo er Vorschläge macht, liquidieren, wir müssen die beiseite schaffen, das ist ein Unruheherd. Damit wird die Erfassung, wie gesagt, die Ausplünderung der agrarischen Gebiete Weißrussland angeblich behindert durch diese jüdische Landbevölkerung. Gerlach hat es abgedruckt in seinem Buch, das ist eine Hamburger Edition rausgekommen. Das wird nicht. Es ist für mich es hat fast was so Autistisches. Ja? Und es ist halt auch das Schweigen, ich sag mal so, von dem, was in normalen zivilisierten Ländern sowas wie eine bürgerlich-demokratische Mitte halt ist. Selbst ein Teil der Sozialdemokratie traut sich oder will nicht, dass das endgültig abgelehnt wird, vor allen Dingen im Bayerischen Landtag. Das ist die Rolle, die die SPD dort spielt, das ist verheerend. Aber das kommt nicht irgendwie wirklich in das Bewusstsein, dass das ein Dokument ist, was von Massenmördern verfasst ist. Und es soll zum Denktag werden, nach wie vor in Deutschland. Also das ist die Charta und die wird verabschiedet und dann organisiert sich sehr schnell diese vier großen Landsmannschaften, die wir so heute noch kennen. Das ist am Pfingsten 1950 die Sudetendeutsche Landsmannschaft, das sind die Ostpreußen, es sind die Westpreußen und es sind die zwei Schlesischen, also die man sagen kann, die mit einem großen Anhang verfügen und die genau nach diesem Prinzip der Volksgruppe im Exil organisiert sind. Was bedeutet das praktisch? Man gründet einen Operettenstaat, also mit Parlament, mit Regierung, mit dem Sprecher, das ist der Präsident, man bildet kommunalpolitische Vereinigungen und man organisiert Wahlen zu diesen Parlamenten im Exil. Und Mitglied kann auch zu der Zeit quasi jeder werden, das gilt heute noch viel mehr, es gilt auch schon damals, dass das Bekenntnis Vertriebenen, Sudetendeutschen, Ostpreußen. Die bayerische Sozialministerin hatte ihr Coming Out 2010 auf dem Sudetendeutschen Tag, wo sie die Schirmherrschaft hatte und sie hat dann zum Schluss verkündet, dass sie von den Zielen der Sudetendeutschen Landsmannschaft in einer Harthäuser heißt, in einer Art und Weise angetan ist, dass sie jetzt die Mitgliedschaft erklärt. Das ist immerhin die höchste bayerische Beamtin, die den Verein kontrollieren soll. Ja, weil sie die Zuwendung aus ihrem Haus hauptsächlich kommen. Das stört aber nicht besonders. Das ruft also keinen Proteststurm hervor, weil nach wie vor die Sozialdemokratie im Bayerischen Landtag nicht auf Konfrontation dazu bereit ist. Im Gegenteil, ein Teil ist Bestandteil mittlerweile auch immer noch dieser sudetendeutschen Landsmannschaft. Also, Volksgruppe im Exil, Wahlen beginnen ab 1952. Die letzte hat auch hier in Bayern, auch hier in Regensburg ist auch gewählt worden, im November 2011 stattgefunden. Ganz nachher, wer es sich angucken will, das ist hier die Bekanntmachung des Bundeswahlausschusses der sudetendeutschen Landsmannschaft, wo in der ganzen Bundesrepublik die Mitglieder das sudetendeutsche Exilparlament wählen. Und es gibt auch hier die Wahlkreise Niederbayern, die zwei Vertreter aus Weiden sind in diesem sudetendeutschen Exilparlament. Und, das ist ein wesentlicher und entscheidender Punkt, es gibt Wahlkreise im Exil. Das heißt, es gibt Abgeordnete, die EGA repräsentieren. Die sind hier aufgeführt, das sind die sogenannten Heimatkreise. Ja, die kandidieren und vertreten EGA oder sie EGA-Land oder sie vertreten auch wirklich, das Einmalige ist das letzte großdeutsche Gremium, es gibt 5 Abgeordnete aus Österreich, die auch selbstverständlich in diese sudetendeutsche Versammlung gewählt werden. Jetzt kann man sagen, lasst sie wählen und wo halt auch immer sie dann halt tagen und was spielt es für eine Rolle. Aber nun ist diese Wahl mit dem Aufwand verbunden, der aus dem bayerischen Landeshaushalt finanziert wird. Und der Tagungsort ist jetzt nicht irgendein Festzelt, was man hochzieht, sondern es ist der bayerische Landtag, wo dieses Exilparlament halt tagt. Und wenn es halt tagt, die Sitzungsperioden, die dann stattfinden, wie gemerkt, durch nichts legitimiert, durch niemand. Ja, jeder kann Mitglied werden, außer durch den politischen Willen, der sich begründet hat in den 50er Jahren. Und selbst im Jahre 2011 wird natürlich durch diese Wahl die territoriale Integrität der Tschechischen Republik natürlich gesagt, ihr könnt uns mal. Ja, wir wählen weiter hier unsere Abgeordnete für EGA und wir tagen im Bayerischen Landtag und wir haben dann die bayerische Fahne, die Fahne der Bundesrepublik und wir haben die sudetendeutsche Fahne, die dann auf dem, wenn man so will, auf der bayerischen Volksvertretung gehisst wird. Die sudetendeutsche Fahne ist ein Produkt von 1954. Da hat man ein halbes Ostkreuz genommen, das Stadtwappen von EGA, weil man gesagt hat, man braucht halt als neuer Verein, wo in die vierte Phase des Volkstumskampfes auftritt, eine Fahne. So. Also das gibt es nach wie vor im Jahre 2011 hat die Wahl stattgefunden und es ist nach wie vor ein integraler Bestandteil der bayerischen Politik. Meine Seehofer war jetzt dieses 20-jährige, ja, hat ja kein bayerischer Ministerpräsident die Tschechische Republik besucht, weil die Tschechen sich geweigert haben, Vertreter der sudetendeutschen Landsmannschaft als offizielle Mitglieder der bayerischen Delegation zu empfangen. Und das haben sie durchgesetzt. Da ist jetzt Pani ist jetzt dabei in der offiziellen Delegation und noch so 2, 3. Und der Vertreter des sudetendeutschen Kontaktbüros in der sudetendeutschen Zeitung, also die sudetendeutsche Botschaft in Prag, ist auch ein Mitglied in dieser offiziellen Delegation. Also das existiert weiter, diese Form von Politik, auch wenn, das musste man jetzt zugeben, ein Viertel dieser 93 Leute sozusagen der Bekenntnisgeneration angehören. Und das ist eine neue Kategorie in diesem ganzen Irrsinn. Das heißt, man kann sich heute, wenn man will, konstituieren. Also wir könnten hier den Antrag stellen. Jetzt hier, das hat uns überzeugt. Ich habe eine Menge hier vorgelesen aus der Sudetendeutschen Zeitung und wir wollen jetzt alle Mitglied werden. Jetzt geht es wie der bayerischen Sozialministerin am Sudetendeutschen Tag. Wir haben da unsere Liebe entdeckt. Und dann freuen sich die Leute. Also da kann man eine Ortsgruppe bilden. Da haben sie jetzt Probleme. Es ist eine Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Nordvorpommern gegründet worden. Hat sich konstituiert vor 3 Jahren und niemand weiß, es ist eine NPD-Hochburg. Ja, die haben dort, also so zieht das einen Punkt nach dem anderen und Ich halt immer sage, es ist ein freies Land, die können Parlamente wählen, wie sie wollen, das ist alles okay. Aber der Punkt ist es, wo es nach wie vor Bestandteil der staatlichen Politik ist, der Regierungspolitik, dann ist da natürlich, wenn man so will, ein ernstes Problem mit Demokratie, mit Aussöhnung festzustellen. Also, das existiert nach wie vor. Das wird auch mit aller Gewalt aufrechterhalten. Im Bundeshaushalt 2019 16 Millionen für den BDV zur Verfügung gestellt worden, für Kulturarbeit, für diese ganzen Treffen, ja, für zum Beispiel das Schlesier-Treffen in Hannover, die aber alle, auch die Ostpreußen, die Schlesier, die großen Landsmannschaften, nicht diesen Erfolg hatten, wie die sudetendeutschen Landsmannschaft, die aus historischen Gründen über den Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten, der von ihnen gegründet und geleitet wurde, 1963 mit der CSU verschmolzen sind. Und sozusagen der Preis für diese Verschmelzung, für dann das Einbringen der Wählerstimmen, immer ein Wählerblock noch von 6% mit einem aktivistischen Kern in die CSU, war, dass man die sudetendeutsche Landsmannschaft etwas so behandelt wie eine starke CSU-Arbeitsgemeinschaft. Also etwa, ich sag mal jetzt mit Verlaub, wie etwa früher die Arbeitnehmer in der SPD oder wie es also andere, sage ich mal, die Katholiken in der CDU, so diese Rolle vergleichbar spielt, hat dieser Kader, das hauptsächlich von der Führungsgruppe her hohe Nazis aus dem Reichsgau Sudetenland waren, die dann in die CSU übernommen wurden. Und das ist bis heute, denke ich, ein Problem in Bayern. So, innenpolitisch, was machen die, also was verlangen die? Es ist ganz klar, sie sind eine der mächtigsten Pressure Groups, um die Folgen für die überlebenden Nazi-Funktions- und Vernichtungseliten in der neu gegründeten Bundesrepublik, die Folgen der Niederlage zu reduzieren. Also das heißt, mächtiger Lobbyverband, der etwa dafür sorgt, dass alle ostdeutschen Beamten aus den Vertreibungsgebieten ohne großartige Entnazifizierung im Verlauf der 50er Jahre in den öffentlichen Dienst der Bundesrepublik übernommen werden. Für Bayern hat es zum Beispiel die Folge vor allen Dingen, dass die Beamten, die öffentliche Verwaltung aus dem Protektorat Böhmen und Mähren und aus dem Sudetengau hier in den bayerischen öffentlichen Dienst übernommen wird und wir dann also auch wirklich Leute haben in den 60er Jahren, das sind Skandale ohne Ende, aber man zieht es ungerührt durch. Hier der Arbeits- und Sozialminister, ich habe jetzt leider gerade den Namen nicht präsent, der hatte dieselbe Funktion gehabt in der Gauleitung in Reichenberg, war für Sozialpolitik zuständig. Er wird hier in Bayern Sozialminister, ich habe es ja drin stehen, den Namen sage ich noch. Und so ist es auf jeder Ebene. Und man sorgt dafür, 1951, vor allen Dingen über den parlamentarischen Arm, den man 1950 gründet, den Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten, BHE, der hier auch in Bayern bis in die 60er Jahre eine wirklich wichtige Rolle spielt, weil er in den Koalitionsregierungen sitzt, dass Entnazifizierungsschlussgesetze verabschiedet werden. In fast allen Bundesländern 1951. Das heißt praktisch, die Nazi-Verfolgung hört auf und Tausende von Illegalen können mit bürgerlichem Namen wieder auftauchen. Ist zum Beispiel eine ganz praktische Konsequenz. Das hat in Niedersachsen zum Beispiel zur Folge, hier gibt es einen ganz starken Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten, der stellvertretende Vorsitzende ist gleichzeitig Teilnehmer der Wannsee-Konferenz gewesen, der Abgeordnete von Sylt, Westerland, Rheinefahrt, war der Kommandeur der Waffen-SS in Warschau, die 1944 den Aufstand niedergeschlagen hat. Und so ist das eine Kette, was also quasi zur Normalität halt wird. Das ist sozusagen der Faschismus, der Narzissmus in der Demokratie. Und es ist auf jeder Ebene dieser Landsmannschaften, ich habe es für den ersten Bundesvorstand der sudetendeutschen Landsmannschaft 1954 untersucht, er hat 16 Mitglieder und davon konnte ich für 13 eine Nazi-Vergangenheit ganz einfach halt nachweisen. Also das ist die innenpolitische Funktion, wo man natürlich auch, sage ich mal, weiter daran arbeitet, Bundeslastenausgleich zu einem Vermögensausgleich zu kommen, was natürlich unterstützt wird durch das sogenannte Wirtschaftswunder. Also es gelingt überraschend schnell, die sozusagen Produktionsanlagen wieder in Betrieb zu setzen, vor allen Dingen durch Inbetriebnahme der zerstörten Infrastruktur. Und so zu einer dieser Legenden des Wirtschaftswunders gehört, dass man natürlich den Anteil der 10 Millionen Sklaven und Zwangsarbeiter an dem Aufbau des deutschen Industriestocks bis 1945, der wenig beschädigt wurde, selbst durch das heftige Bombardement und durch Demontagen hat man wenig verloren. Also wo es dann sehr schnell gelingt, nach 1949 durch bestimmte Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, durch den Aufbau von ökonomischen Rahmenrichtlinien, also dieses Wirtschaftswunder halt zu beginnen, was zu Wachstumsraten von 15% im Jahr führt und dass man bis 1957 sozusagen in Westdeutschland davon sprechen kann, dass Vollbeschäftigung herrscht und man wieder anfängt, sich danach zu gucken, Fremdarbeiter wieder ins Land zu holen, wie es auch 1957 doch schön heißt. Und natürlich nichts erfolgt an Entschädigung für diese Zwangsarbeiter, was dann erst die Regierung Schröder, also mehr mit Hängen und Würgen und mit Widerwillen, dann quasi nach fast 60 Jahren dann in Angriff nimmt. Und außenpolitisch ist es ganz klar, sind diese gesamten Gruppierungen, diese gesamten Landsmannschaften die Verkörperung dessen, was man so nennen will. Die anderen sind schuld und wir wollen, dass das alles wieder rückgängig gemacht wird. Sprich, so ausgedrückt, es werden keine Nachkriegsgrenzen in Europa akzeptiert. Man kann sich noch nicht einmal darauf einigen, also klassisch revanchistisch zu sagen, 37, das ist für uns die Linie. Ja, weil ich sagte eben, der Wartegau, das okkupierte Westpolen, das hat natürlich eine eigene Landsmannschaft, die sudetendeutsche Landsmannschaft, an sich ein Gebiet, was ja niemals staatsrechtlich zum Deutschen Reich gehört hat, außer infolge von Hitlers Okkupation der Grenzgebiete im September 38. Darauf kann man sich nicht einigen. Das ist denen ihr Dilemma. Aber sie bilden eine Vetogruppe. Das heißt, jeder, der dafür eintritt, es ist heute kaum mehr vorstellbar, in den 50er und 60er Jahren zu sagen, lasst uns doch jetzt Frieden schließen und diese Nachkriegsgrenzen und die Realitäten anerkennen. Es hat damit zu rechnen, als Landesverräter betrachtet zu werden. In Niedersachsen wird ein Gesetz, was auch dann nicht in den Deutschen Bundestag eingebracht wird, dass das als Hoch- und Landesverrat bestraft werden soll, wer sich dafür ausspricht, diese Nachkriegsgrenzen zu akzeptieren. Und es trifft, ich meine, natürlich auch alle, die man dann als kommunistisch und diese ganzen Punkte, das gehört dazu, wer für die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen ist, steht im Solde Moskaus, das ist Konsens. Und es hat einen langen und zähen Kampf bedeutet, dass sowas überhaupt auf die Tagesordnung gekommen ist, dass dann sowas wie 69, wo man so will, ein zivilisatorischer Grundstock gelegt wurde, indem man halt zunächst provisorisch die Oder-Neiße-Linie und die Grenze zur Tschechoslowakei halt anerkannt hat, gegen einen ganz erbitterten, massenwirksamen Widerstand. Und hier sind die Landsmannschaften sozusagen die Avantgarde, der Stoßtrupp, die also da mit einer, mit Masseneinfluss, wenn man heute sagt, es sind immer noch 70 Parlamentarier der CDU und CSU, die sich irgendwie diesem Milieu zuordnen, so kann man sich das vorstellen, was es noch in den 60er Jahren bedeutet hat, dies auszudrücken. Vielleicht, wenn man ein Beispiel nennt, das ist der Sohn von Thomas Mann, Golo. Der hat eine Professur in Stuttgart, 63, politische Wissenschaften. Der wird nach Rom eingeladen, in die Villa Massimo, um über deutsche Politik zu sprechen. Und er sagt dort in einem Absatz, er ist dafür, die deutschen Nachkriegsgrenzen nach Osteuropa völkerrechtlich anzuerkennen. Er erlebt denn etwas, was ihn, wenn man das auch in seinen Erinnerungen liest, was eher so ein bisschen Understatement ist, aber es gibt einen Entrüstungssturm. Es gibt eine Aktuelle Stunde im Stuttgarter Landtag. Kurt-Georg Kiesinger, Filbinger, diese ganzen Typen, ja, das wird sich effroschiert. Es wird ein gesellschaftlicher Druck auf ihn ausgeübt, vor allen Dingen in den Zeitschriften und Organen des BDV, vor allen Dingen im Ostdienst. Das ist ein wöchentlich erscheinendes Parümen in einer großen Auflage. Chefredakteur kommt aus der Nazi-Presse, muss man nicht extra erwähnen. Der wird er mit den übelsten Injurien beschimpft als Sohn und als Landesverräter, weil er in der US-Armee gekämpft hat bis 1945. Sein Vorname Golo deutet auf einen jüdischen Hintergrund hin und er verliert die Professur. Also das ist vielleicht die Eltern, die Jahrgänge, ich kann mich da an diese Sachen auch 70er Jahren noch ganz gut erinnern, was das immer bedeutet hat, damals als Juso-Schülergruppe oder so, also auf diesen Ostverträgen, die ja auch eine Mobilisierungskraft halt hatte, die ja auch eine innere Demokratisierung bedeutet hat, das zurückzudrängen. Ja? Die Ostkunde an den Schulen, entwickelt von dem Verband Sudeten Deutscher Lehrer und Erzieher, Theo Keil, Chef der Erziehungsabteilung in der Gauleitung in Reichenberg. Der macht das für die bundesdeutschen Schulen 20 Jahre. Statt Sozialkunde und Geschichte wird Ostkunde unterrichtet. Also das ist so ein Punkt der inneren und der äußeren Wirkung. So, jetzt komme ich zum Schluss. Vielleicht noch ein Punkt. Ich sage das mit den Zahlen, um das nochmal kurz und nochmal hier mit Flucht und Vertreibung habe ich es gesagt, wie man es in welchen Wellen und so das abläuft, was ganz verschiedene Ereignisse und Umstände bedeutet, wie diese 12 Millionen, 13 Millionen zusammenkommen. Wobei es ungeheuer wichtig ist, auch zu wissen, dass in dem Bundesvertriebenengesetz von 1953 dieser Status als vererbbar erklärt wird. Also das heißt, wenn Sie einen Vater, eine Mutter haben, die daherkommt, weiß der Teufel, ja, und dann gelten Sie als Vertriebener. Sie können damals, was noch wichtig war, den Bundesvertriebenenausweis beantragen. Das hatte damals schon auch eine ökonomische und steuerrechtliche Bedeutung. Und das führt dazu, ganz einfach, dass es immer mehr werden, statt immer weniger. Also das ist, und wir haben die Volkszählung 1970, und das soll man sich wirklich für die Debatte merken, wo noch danach gefragt wird, also das kann man ankreuzen, Herkunft, und das waren 10 Millionen Leute, kreuzen das an, von denen, um sich auch als Zahl kann man es besser merken, 5 Millionen in der Bundesrepublik geboren sind. Und wo man dann halt zynisch ganz einfach sagen kann, die größte Vertreibung der Menschheitsgeschichte hat in der Bundesrepublik stattgefunden durch Geburt. So. Das verbirgt sich auch dahinter. Das wird vererbt, das Ding. So. Und es ist gegen jede internationale Konvention, Flüchtlingsstatus, wobei ich das ja auch noch, dieses Vererben, wenn jemand vegetiert, ich sag mal im Sudan oder in den Bürgerkriegszonen, ja, ist es natürlich so, wo er auf die Welt kommt, dass sich das wenig ändert. Aber jetzt angesagt, sage ich mal so, von den Einkommen, wenn man sich das betrachtet, den durchschnittlichen deutschen Rentner in den 80er Jahren, vergleicht ihn mit dem Polen oder mit dem russischen Rentner, dann ist es klar, wer den Krieg gewonnen hat, wenn man es auch zynisch formulieren will. Und das ist also so ein Punkt, wo die Frau Steinbach, was bis heute einfach gemacht wird. Der zweite Punkt, 2 Millionen Opfer von Flucht und Vertreibung. Ne? Ist schwierig. Es gibt, dazu sind auch nie, das ist nicht geforscht worden. Also, was ich sagte, ein wirkliches Interesse an den Opfern, an dem Leiden, an den Vermissten. Das einfach aufzuklären, zu gucken, was ist, das passiert nicht. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Wir haben diese Opferzahl, wenn man sich das merken will, kommt so zustande. Das ist die Volkszählung 1939 und die Volkszählung 1946. Bezogen auf diese Ostgebiete, ja, Deutschland in den Grenzen. Und da gibt es eine statistische Differenz. Und dann hat man noch keine die Wehrmachtsgefallenen aus dem Osten, das wissen wir heute. Das ist Rüdiger Overmans, der auch das für die Bundeswehr, für dieses Forschungsprojekt gemacht hat. Das ist halt der Experte, der diese Opferzahlen und Verlustzahlen erforscht seit Jahrzehnten. Und jetzt sind 1,44 Millionen Soldaten. Zu diesen 2 Millionen, das wird immer wird auch wenig, das ist auch unglaublich, sind die Opfer der Shoah, werden dazu gezählt. Und man hat, man kann heute sagen, das, was man nachweisen kann an, ich sag mal, Mord, Totschlag, Übergriffen, das ist die Deutsch-Tschechische Historikerkommission, die spricht für die Tschechoslowakei, also von 15.000 Toten, 45, 46, in einer Situation, wo keine staatliche Gewalt mehr existiert hat, wo natürlich marodierende Banden, Rache und Vergeltung geübt worden ist. Und Rüdiger Overmans sagt ganz einfach, es ist eine statistische Differenz, diese Leute, man kann also über Zeugen aussagen, man kann das auch akribisch erfassen auf Trecks und aus Dörfern und so, wo er sagt, da kommt er auf ungefähr 80.000 Zivilisten, die getötet wurden durch Übergriffe. Das ist ja auch eine, nein, was reden wir? Ne? Jeder, der einen Menschen verloren hat, was es sind ja auch Ziffern, die nichts wiedergeben. Aber dieser Unwille, das aufzuklären, ne? Jetzt auch wo nach der Wiedervereinigung ja die Einwohnermeldeämter, die Bevölkerungsstatistik der DDR zugänglich sind. Tschechien ist zugänglich. Also man könnte, ja, wenn man wollte, das tun. Und es sind die Experten, die guten Historiker und ich sage mal, die einem wissenschaftlichen Ethos verpflichtet sind, die eine Trauer haben um die Leute, auch was passiert ist und die das aufklären wollen, ja, die reden so. Und es ist aber Erika Steinbach und dieser ganze, ich sag mal, diese Leute, diese Funktionäre, denen das ein ideologisches Moment ist für ihren Nationalismus, für ihre Aufrechnung, die haben da kein Interesse dran, ganz einfach. Ja. Wir haben es hier für die sudetendeutsche Landsmannschaft, man kann da auch schreiben und man kann tun und es kann passieren, was will. Es ist, war sogar über 10 Jahre in der Bundeszentrale für politische Bildung, in den Tschechien-Heft, ja, was hat damals der Reichert, das war ein Assistent von Trecker, ist jetzt sudetendeutsche Landsmannschaft in Nordrhein-Westfalen, der hat 10 Jahre die Bundeszentrale für politische Bildung geleitet und hat dieses Heft über Tschechien rausgegeben. 1 Million Auflage. Jede Schulklasse, viele Lehrer und so. Und es sind 2 sudetendeutsche Volkstumskämpfer, die ein bisschen in der verschleierten Sprache das geschrieben haben. An sich ein unglaublicher Schaden, den das, aber das wird gelesen, das wird benutzt. Es ist immer die Rede, 260.000 Deutsche in der Tschechoslowakei sind Flucht und Vertreibung zum Opfer gefallen. So, jetzt gibt es das mit den 15.000, was ja auch reicht, wo die Tschechische Republik sich schämt und sagt, ja, es gab keinen Staat und marodierend und das tut uns leid. Warum beharrt man auf diesen 260.000? Weil wenn man erfindet, dann kann man ja auch sagen, dann erfindet man 300.000 oder wir erfinden 200.000. Ne? Warum 260.000? Das ist ganz einfach die Zahl der ermordeten tschechoslowakischen Juden. Ja, also in den Grenzen von 37 in der Slowakei, in Böhmen und Mähren, das ist genau, es entspricht einander. Ne? Und Walter Becher, hochgeehrt, Bayerischer Verdienstorden, hoch 5, schreibt das in seinen Memoiren, Posselt, also diese ganze Funktionärsgarde, im Gegensatz zum Holocaust, der versteckt und in Lagern, die geheim gehalten wurden, fand der Holocaust an den Deutschen auf offener Straße statt. Das ist ein Zitat. Dem fielen 260.000 Menschen zum Opfer. So. Das hat, findet bis heute, die FAZ schreibt es jetzt nicht mehr, war jahrelang auch FAZ. Und zu diesen, also ich sage es nochmal, zu den 14 Millionen Vertriebenen gehören die 2 Millionen Opfer von Flucht und Vertreibung, ja, denen übrigens in der ganzen Bundesrepublik 1200 Denkmäler und Museen, Mahnstätten gewidmet sind. Das ist auch das, was sich in Europa ausbreitet, weil jetzt die Bündnispartner an der Macht sind. Gerade in Ungarn, Oran, die ungarischen Faschisten haben hier begeisterte Anhänger, Und dort das ungarische Parlament, Orhan hat sich entschuldigt, er ist natürlich in der Tradition der ungarischen Nazis und Fallkreuzler und wird gefeiert. Rumänien, aber wo, das ist jetzt eine Frage, befindet sich, ich habe es vielleicht aber hier schon mal gefragt, weil ich war jetzt schon viermal hier, kann also sein, wo befindet sich das Denkmal, wo am weitesten weg ist vom Geschehen, wo an Flucht und Vertreibung erinnert wird? Weiß das jemand? Ich gebe mal ein Bier aus, wer es weiß. Das ist in Südwestafrika, in Windhoek, im Stadtpark. Den Opfern von Flucht und Vertreibung, Landsmannschaft Ostpreußen. So, also, soweit geht der Punkt. So, jetzt will ich zum Schluss kommen. Noch eine Ziffer, dann hören wir auf. Können wir vielleicht nachher in der Diskussion noch was klären. Ich sagte, dass man das ein bisschen schlaglichartig machen muss. Die letzte Ziffer, wo wir 2010 herumgestritten haben, ich habe ein Konkret drüber, es war auch so ein bisschen andere, wo das endlich mal aufgenommen haben. Wie viele, wir haben sie konkret genannt, Nullen hat der BDV, also wie viele Mitglieder? Ja, und das ist der Punkt, seit ungefähr Mitte der 50er Jahren sagt der BDV, er hat 2 Millionen. Unverändert 2 Millionen Mitglieder. Ja, kann passieren, was will. Allein, sage ich mal, schon utopisch, man betrachtet es, diese schönen sudetendeutschen Tage, also auch nochmal als Einschub, 55, wo findet das statt? Reichsparteitaggelände in Nürnberg. 300.000 Menschen, immerhin auch nur ein Zehntel. Eine Mehrheit geht da auch nicht mehr hin. Das muss man auch sagen. Die haben auch die Nase voll und wollen damit nichts zu tun haben. Da findet ja auch ein Erkenntnisprozess statt. Es sind Mitte der 60er Jahre noch 1%. Ja, der, ich sag mal, dieser erfassten, in Anführungszeichen vertriebenen Mitglieder in der Landsmannschaft. Das kommt ja noch dazu. Jetzt und dann 69 auf dem Stuttgart, da macht die Deutsche Bundespost noch eine Sonderbriefmarke. Man hat die Bundesbahn schickt Sonderzüge, die ganze deutsche Politprominenz tritt dort an. Gibt einen schönen Film des DDR-Fernsehens darüber. So, und jetzt sind es ungefähr letztes Jahr, das auch war DDR, das Unwort, ja, hier Bayern. Jetzt sind es noch maximal 30.000. So, also mit Frau Harthauser ist da nochmal, nochmal jemand dazugekommen. So, also das war 2010 die Debatte, das hat schnell aufgehört. Ich hatte damals in der Konkret geschrieben, dass ich maximal schätze noch 100.000 und 40.000 Aktivisten. So, und dann sagt aber der BDV, ist vollkommen empört, das gibt es nicht. Wir haben nach wie vor 2 Millionen. So, und das lese ich jetzt ganz zum Schluss vor, zu den Deutschen Zeitungen, weil aus diesen 2 Millionen sich natürlich politische Ansprüche und alles herleiten. Es gibt aber keine Mitgliederverwaltung, verlangt keiner. Die Geschäftsstelle kriegt 1 Million im Jahr in Bonn, aber die führt keine Mitgliederlisten. Also das ist was ganz Komisches. Ich denke, was jeder Verein, jede Partei, jede Gewerkschaft hat ein Beitragswesen oder hat versucht, es zumindest zu haben. Und das gibt es alles nicht. Gibt es keine Zahlen drüber. Null. Weil es halt dieser Anspruch ist. Woher so. Hast du denn deine Zahl? Bitte? Die echte Zahl, woher hast du die? Die habe ich so anhand, das ist natürlich auch über den Daumen geschätzt, anhand von Aktivisten, Auswertung, vor allen Dingen hier der Sudetendeutschen Zeitung, aber auch Ostpreußenblatt, wo man halt immer sieht, also wer kommt zu treffen. Ne? Man sieht daran, dass einzelne Landsmannschaften sich auflösen. Zum Beispiel der Bund der Danziger, eine wichtige Landsmannschaft, die aus Südosteuropa haben fast gar keine Leute mehr, wo auch die Treffen abgesagt werden. Selbst hier in Bayern, zum Beispiel in Weiden, ist es passiert, ne? Es sind ja Ortsgruppen zusammengelegt worden. Die Sudetendeutsche Jugend, die Vorsitzende war so dumm in einem Interview zu sagen, wie sie gefragt wurde, Sudetendeutsche Jugend, wie viele Mitglieder sie denn haben, aktive, sagt sie 200. Ja. Nun gehen aber angeblich 250.000 Leute wählen in diese Bundesversammlung. Das war natürlich auch eine Provokation. Ne? Ich habe das halt so gemacht, wenn die behaupten, sie haben 2 Millionen, sage ich mit mehr Plausibilität, sind 40.000 Aktivisten. Ich glaube, es ist immer noch zu viel. Aber es gibt natürlich, man macht Karriere dort. Das ist einfach der Punkt. Es sind Jobs, es sind Stipendien, es ist ein großer Apparat. Das haben sie halt nach wie vor. Ne? Also ich meine, das Ding hier hat maximal 5000 Auflagen, maximal. Es wird immer gemeckert drin, dass selbst die Amtsträger, das ist die alte Bezeichnung der Händlein-Faschisten für ihre Funktionäre, so heißen die auch hier, das Blatt nicht lesen. Jetzt war die Kampagne vor Weihnachten, 5 Leute lesen die. Und man soll dafür sorgen, dass nämlich noch einer das Ding abonniert. Haben aber einen hauptamtlichen Redakteur, sagen sie einen, das ist der Fischer, der vom Bayern-Kurier kommt, kriegen aber durch den großen Apparat im Sudetendeutschen Haus in München, ja, machen die Heimatpflege und so, arbeiten die mal zu. Und weil sich halt keiner darum kümmert, es gibt keine Anfragen darüber, wie das Ding halt finanziert wird. Also Sie können es hier selbst in Regensburg, ich habe es nicht am Kiosk gesehen, aber ist halt, ne? So, jetzt gehen wir noch mal kurz, sagte ich die Kontroverse, wie viele Mitglieder hat der BDV? Jetzt gibt es hier am 18. November 2011 ist überhaupt gar nicht in die Presse gekommen oder in die Nachrichten. Da steht jetzt hier Bund der Vertriebenen. Das ist mein Schlusswort. Mehr Mitglieder als alle Parteien. Die jüngste Mitgliedererhebung Stand 2011 hat ergeben, dass 1,3 Millionen Menschen dem Bund der Vertriebenen angehören. Damit engagieren sich allein im BDV mehr Menschen als in allen demokratischen Parteien zusammen. Dazu erklärte die BDV-Präsidentin Erika Steinbach, Mitglied des Bundestages, CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen verzeichnen insgesamt nur 1.230.000 Mitglieder. Naturgemäß befindet sich unser Verband in einer Übergangsphase von der Erlebnisgeneration zur Bekenntnisgeneration. Also das ist die sozusagen die Fortsetzung. Das hat sich bereits im Rückgang der Mitgliederzahlen niedergeschlagen. Unser Anliegen für die Zukunft ist es, die junge Generation für das Schicksal ihrer Vorfahren zu sensibilisieren und das kulturelle Erbe weiterzutragen. Das passiert momentan in München, wo für 36 Millionen Euro das Sudetendeutsche Museum gebaut werden soll, unter Federführung der Sudetendeutschen Landsmannschaft beziehungsweise der Sudetendeutschen Stiftung, die ein Ableger dieser Landsmannschaft halt ist, die in einer Dreierkonstellation ein Ensemble des Deutschen Ostens bilden soll, Sudetendeutsches Haus in der Hochstraße, Sudetendeutsches Museum und Deutsches Haus des Ostens. Das soll ein Ensemble geben. Träger wird die Sudetendeutsche Stiftung sein, die 1972 gegründet wurde, mit Geldern, 29 Millionen Mark, die sozusagen Westkonten der Banken des Protektorats und des Sudetengaus waren. Das Geld hat man denen überschrieben. Und das sind die Banken, die Ableger der Dresdner, der Deutschen Bank und einer Genossenschaftsbank, die das Geld hauptsächlich mit Arisierung gemacht haben und mit Ausplünderung der Tschechen. Das Geld haben sie 1972 bekommen. Und das ist die Grundlage der Sudetendeutschen Stiftung. Ist alles auch schon geschrieben. Es müsste dazu einen Untersuchungsausschuss im Landtag geben, der diese Grundlagen, der sich das anguckt, was da stattfindet. Und es ist eine reine Nazi-Truppe, die diese Sudetendeutsche Stiftung 1972 gründet. Ja? Das wird aber jetzt so, es ging so weit, dass die SPD-Landtagsfraktion hat eine Aktuelle Stunde beantragt, wo sie der CSU und der FDP vorwirft, diesen Bau nicht zu forcieren. Und damit auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft ja, sozusagen im Regen stehen lässt. Das ist ein denkwürdiges Protokoll. Kann man, wenn man Sudetendeutsches Museum eingibt, ist es abgedruckt. So, also ich lese es nicht weiter vor. Es sind also, wenn man so will, innerhalb von 1,5 Jahren hat der BDV und seine Landsmannschaften 700.000 Mitglieder verloren. Ja, die Zahl kommt ins Bröckeln. Das wird aber nicht kommentiert, weil, und damit will ich schließen, es wäre an sich das Erfordernis, jetzt nach, ja fast, wir gehen jetzt ins 62. Jahr, sind nach wie vor, gibt es einen wirklich erheblichen Einfluss. Sie bilden einen wirklichen, wichtigen Flügel für die deutsche völkische Rechte, für den deutschen Nationalismus, diese organisierten Vertriebenen. Sie bilden ein Scharnier zur extremen Rechten. Die Erlebnisgeneration formiert sich, zum Beispiel in der jungen Landsmannschaft aus Preußen, ist von Nazis übernommen worden. Das sind diejenigen, die jetzt die Dresden-Aufmärsche immer organisiert wurden. Das ging sogar so weit, dass sie offiziell ausgeschlossen werden mussten aus der Landsmannschaft Ostpreußen, weil denen selbst ist das zu viel geworden. Und das ist das Scharnier und es wäre sozusagen ein Anliegen oder nach wie vor ein Punkt der Demokratisierung, der Zivilisierung, des guten Verhältnisses zu unseren Nachbarn und einer wirklichen Aufarbeitung des von Deutschland begangenen Unrechts und der Massenverbrechen, vor allen Dingen in Polen und in der Sowjetunion, wenn es gelingen würde, dem Treiben zumindest in den nächsten Jahren endlich vielleicht, ich sage immer vielleicht, wenn sehr pessimistisch, einen Riegel vorzuschieben. So, damit will ich schließen. Danke für die Aufmerksamkeit.